Naja, und dann hörte ich, die haben über das Puff gesprochen, aber ich wusste nicht, was ein Puff war. Naja, und dann habe ich im Wald verstanden, es kämen Frauen. So ein Bordell, aber damals wusste ich nicht einmal, was ein Bordell war. Nein, ein Hurekast, sagte man hier. Und Bordell, naja. Und dann eines Tages, da waren die Frauen da. Es war im Juni. Und es war was, Frauen im KZ. Und die haben sich dann unterhalten mit den Vorarbeitern und Kapus, ja, die Kapus, die Vorarbeiter. Es ist vielleicht banal, aber hier sagt man, die haben da stolziert wie ein Hahn mit Sevelullen, wie ein Hahn mit sieben Schwänzen. Alles für 2 Mark. Das Häftlingsbordell von Buchenwald. Feature von Rosemarie Mieder und Gieslinde Schwarz. Durch das eiserne Haupttor mit der Inschrift »Jedem das Seine« führt ein Weg über den Appellplatz. Hinein in eine Gasse aus flachen, langen Baracken und immer tiefer hinunter ins Lager. Fast am Ende, dort wo hinter dem Schotter ein kleines Wäldchen beginnt, steht der letzte Block. Graubraunes, rohes Holz, ein flach ansteigendes Dach, ein Weg ringsherum. Der Bau sieht aus wie all die anderen, die sich militärisch exakt an den Nordhang des Ettersberges ducken. Mit einem großen Unterschied. Hier hängen Gardinen an den Fenstern und stehen Blumenvasen auf den Fensterbänken. Die Insassen dieser Baracke sind Frauen. 18 weibliche Häftlinge unter 20.000 männlichen. An diesem Ort, dem Sonderbau von Buchenwald, müssen sie sich begegnet sein. Der Niederländer Albert van Dijk und die Deutsche Margarete W. Ich heiße Margarete. Bin am 13.06.18 geboren. In Warnow, Kreis Güstrow. Meine Eltern. Mein Vater war Fernkraftfahrer. Gebürtig aus Hamburg. Meine Mutter stammte vom Lande. Margarete W. hat ihre Geschichte kurz nach dem Fall der Mauer erzählt. Damals, als so vieles in Bewegung kommt. Vielleicht liegt es an den Hoffnungen des Umbruchs, dass sie 2 jungen Frauen gestattet, zu ihr zu kommen. Vielleicht ahnt sie aber auch, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleiben wird. Immer wieder überdecken die Geräusche um sie herum und das Bandrauschen ihre Stimme. Oft ist Margarete W. erst beim 2. oder 3. Zuhören zu verstehen. Dann leiht ihr eine Schauspielerin die Stimme. Ich musste natürlich meinen Geschwistern, meine Eltern versorgen, Haushalt mit allem drum und dran. Und was so an Arbeit anlief, bei den Bauern mithelfen. Schloss eine Lehre ab in der Wäscherei und später als Köchin. Kam 1939 nach Petersdorf und hatte dort meine erste freie Arbeitsstelle als Jungköchin. Dort kriegten wir jeden Morgen. Kamen 30 polnische Gefangene, die wurden abgeholt von meinem Chef und kamen in Begleitung mit einem Wachmann wieder zurück und mit meinem Chef. Die mussten tagsüber auf dem Gut arbeiten. Ungefähr 3 Wochen habe ich dafür alle gekocht. Dann kam der 24. November 1939. Wir hatten Gänse geschlachtet und die sollten nach Rostock zum Markt. Da kamen 2 Herren in Zivil, fragten, wo Herr Peitmann wäre, mein Chef. Ich sag, der bringt die Gefangenen ins Lager, müssen sie warten. Die Chefin ist auch nicht da, die kauft Päckchen ein für die Front. Ich habe mir die Hände gewaschen, habe gesagt, so, wir müssen jetzt Abendbrot machen. Wenn Chef und Chefin kommen, muss das in Ordnung sein. Gesagt, getan. Mein Chef kam als erstes. Ich, nichts ahnend, sag, Herr Peitmann, hier sind 2 Herren, die sitzen in der Wohnküche, die wollen zu Ihnen. Nach 10 Minuten kommt der Kreideweiß wieder raus und sagt, Grete, sagt er, komm mal mit rein. Sagt der eine zu mir, sind Sie Margarete W.? Ich sag, ja. Stutze natürlich, dass er meinen Namen wusste, nicht? Ich kannte ihn ja gar nicht. Ja, sagt er, Wir sollen sie mitnehmen zur Vernehmung nach Ribnitz. Ich sag, wieso das denn? Da kramte der andere in seiner Tasche und holte so einen roten Schein, so ein rotes Formular und sagt, kennen Sie das? Ich sag, nee. Ja, sagt er, das ist ein Haftbefehl. Erst haben sie gesagt, ich sollte vernommen werden und nun kam er, weil ich gesagt habe, ich gehe nicht mit. Das ist ein Haftbefehl. Ich sag, wieso das denn? Ja, das wissen wir nicht, Sie müssen mitkommen. Zu diesem Zeitpunkt ist Margarete W. gerade 21. Ein großes, kräftiges Mädchen mit braun gebrannten Armen und derben Händen. Die älteste von vier Geschwistern und wichtigste Hilfe für eine gelähmte Mutter hat immer hart arbeiten müssen und sich früh ihren Traum zurechtgelegt. Raus aus den ärmlichen Verhältnissen und ein bisschen Spaß haben im Leben. Sie kürzt ihren Rocksaum, wälzt sich die Haare, zieht sich die Lippen nach und raucht Zigaretten. Auf ihren Vater, einen kleinen tyrannischen SA-Mann, hört sie längst nicht mehr. Und für Politik interessiert sie sich schon gar nicht. Auf Verbote und Zwänge pfeift sie. Die neue Stellung in einer begüterten Familie soll die erste Stufe auf dem Weg nach oben sein. Ausschlaggebend ist für mich, mein Empfinden sagt mir, bei diesen 30 Polen, die wir jeden Tag hatten zu Tisch, da war ein Wachmann. Und dieser Wachmann, der wollte irgendetwas mit mir da anwenden. Und ich habe ihn abgewiesen. Und ich habe gesagt, Frau Peitmann, der muss weg, denn der ist dauernd bei mir und kneift da einen hinter und guckt in sämtliche Kochtöpfe. Und den habe ich stark in Verdacht, denn der kann das nur gewesen sein. Weil ich mit weiter niemandem in Berührung gekommen bin. Mhm. Bei den Peitmanns war ich ja später nochmal. Da habe ich mir ein Zeugnis geholt. Hab denen gesagt, so und so, und hab es auch schriftlich, dass sie es nicht gewesen sind, die mich denunziert haben. An meiner Person hatten die nichts auszusetzen. Bloß mein Lebenswandel hat sie gestört, weil ich mit dem Halbjuden Pfaffenschläger in Ribnitz ein Verhältnis hatte. Am 26. Januar 1938 kündigt Heinrich Himmler, Reichsführer SS, eine Aktion der geheimen Staatspolizei an. Unter der Bezeichnung Arbeitsscheureich setzt eine Verhaftungsaktion gegen sogenannte Asoziale ein. Bettler, Landstreicher, Alkoholiker, sogenannte Arbeitsscheue, Prostituierte und viele andere. Etwa ein Drittel aller nichtjüdischen deutschen Häftlinge wird unter diesem Vorwand in die Konzentrationslager gebracht. Der Begriff asozial ist dabei so weit dehnbar, dass ein Heilbronner Obermedizinalrat als Frühsymptome eines asozialen Verhaltens bei Jugendlichen beispielsweise Rauchen, Faulheit, Eigensinn, Trotz, Zerstörungslust und Schulschwänzen ansieht. Viele Bürger melden bereitwillig all jene, die nicht ihrem gesunden Volksempfinden entsprechen. Nicht nur in Deutschland, sondern bald auch in den von Deutschland besetzten Ländern. Eigentlich ist das eine ganz lange Geschichte. Und denn als Junge war ich, wie meine Lehrer früher gesagt haben, und die Leute von der Kirche, Kampen ist nämlich eine reformatorische Stadt, und ich habe mich nie fügen wollen. Und ich war sehr rebellisch, sagte man schon in der Schule, und wo ich mich widersetzt habe. Wenn ich meinte, es wäre so, dann habe ich auf mein Prinzip gestanden und so war ich dann rebellisch. Und das machte man in den 30er Jahren nicht. Die niederländische Kleinstadt Kampen schmückt sich mit schmalen Backsteinhäusern, romantischen Gassen und Blumen vor den blank geputzten Scheiben. Dahinter eine Ordnung, die von jedem eingesehen werden kann. Hier wächst Albert van Dijk auf. Ein wildes Kind. Unbelehrbar und widerspenstig, selbst dann noch, als die politischen Verhältnisse Vorsicht gebieten. Er denkt gar nicht daran, von seinen jüdischen Freunden Abstand zu halten oder etwa die kleinen Geschäfte auf dem schwarzen Markt zu unterlassen. Er provoziert gern. Die kleinen Nazis in der eigenen Familie, genauso wie die vielen biederen Bürger seiner Heimatstadt. Nach Abschluss der Handelsschule ist Albert der Einzige, der keine Arbeit erhält und zwangsvermittelt wird. Als er sich dann auch noch an einer Straßenrevolte beteiligt, ist das Maß voll. Und am Montag waren die vom Arbeitsbüro schon bei meiner Mutter. Und am Donnerstag, den 12. November, war ich schon unterwegs, kaum 18 Jahre alt, nach Deutschland. Und ich wurde da so arbeitsverpflichtet, in Allendorf bei Marburg. Und da bin ich mit einem jungen Polen fortgelaufen, denn ich wollte mit ihm nach Polen. Es war ein Jugendtraum. Ich habe mich eigenmächtig von meiner angewiesenen Arbeitsstelle entfernt, bin dann ins Zuchthaus gekommen und wo ich dann von der Gestapo vernommen wurde, ich war schon 6 Wochen im Zuchthaus drin, und da haben sie gesagt, man hätte Ermittlungen angestellt in meinem Wohnort, und da hätte man gesagt, der Junge, der würde sowieso ins Zuchthaus landen. So sagte mir der Herr Gestapo-Mann. Der Junge würde sowieso ins Zuchthaus landen, und die hätten empfohlen, eine anständige Arbeit für ihn auszusuchen und ihn in eine Anstalt zu schicken, wo er mal arbeiten, das würde ihm auf andere Gedanken bringen. 5 Jahre nach Beginn der Aktion Arbeitsscheureich wird Albert van Dijk abtransportiert. Am 1. Januar 1943 kommt er in einem eisig kalten Viehwaggon in Buchenwald an. Von dem, was ihn hier erwartet, hat er keinerlei Vorstellungen. Hinter Margarete W. liegen zu diesem Zeitpunkt bereits 3 Jahre im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Bei ihrer Verhaftung hat sie an ein Versehen geglaubt. Noch während der wochenlangen Verhöre in Rostocker Gestapo-Haft hofft sie, bald wieder freizukommen. Aber nach und nach zerbricht die Hoffnung und damit auch ihr Traum von Unabhängigkeit. Sie trägt den schwarzen Winkel, das Zeichen der Asozialen. Den wirklichen Grund für ihre Verhaftung hat Margarete W. nie erfahren. Ravensbrück angekommen, für einen Einzeltransport. Da stand ich vorne in der Aufnahme, dann kam ein SS-Mann. Der Kommandant Kögel, den werde ich auch nie vergessen. Erst einmal nahm er meine Kleidung. Er kam hier, stand mit dem Gesicht so zur Wand, nahm dann die Kleidung und drehte mit Fleisch richtig so um das Veta. Und dadurch war ich so entsetzt und guckte ihn an und sah, dass er keine runden Pupillen hatte, sondern so Schlitzpupillen wie die Katzen haben. Solche Pupillen hatte der Kögel. Und er sagte folgende Worte zu mir: Na, sagt er, du Kommunisten, sag, was hast du ausgefressen? Und ging weiter. Die junge Frau ist angstvoll, eingeschüchtert. Sie schämt sich. Vor fremden Männern hat sie sich nackt ausziehen müssen. Die haben sie begutachtet und ihre Bemerkungen gemacht. Einer fasst ihr in jede Körperöffnung. In die Nase, in die Ohren, in den Mund, zwischen die Beine. Als sie später in die Baracke gebracht wird, fragt sie sich, ob das hier wirklich alles Frauen sind. Um sie herum kahlgeschorene Köpfe, alte, graue Gesichter. In Ravensbrück gibt es kaum Waschräume. Mitunter fließt tage- oder wochenlang kein Wasser. Saubere Wäsche wird nur in großen Abständen ausgegeben. Es ist streng verboten, selbst zu waschen. Während der Menstruation erhalten die Frauen weder Binden, Stoff noch Papiereinlagen. Vom Wirtschaftsverwaltungshauptamt ist zwar die Ausgabe von waschbaren Damenbinden vorgesehen, verteilt werden sie nur in Ausnahmefällen. Bei vielen Frauen bleibt die Periode nach kurzer Zeit aus. Als wir in Fürstenberg beim Planieren waren, da war neben mir eine Frau. Wie hieß die noch? Jedenfalls, sie musste austreten. Und klagte und klagte und klagte. Ich sagte, melden Sie sich doch beim Kapo. Melden sich doch. Weil wir die Aufseherin niemanden bei uns im Kommando halten, mit dem Klonenstock, traute sich so recht keiner. Na, hier blieb weiter nichts übrig. Sie hat den Kaputtes gesagt. Deswegen brauchst du Nehmer-Nummer sowieso oder Häftling-Nummer sowieso, muss austreten. Nix. Beim zweiten Mal, sie kann es nicht mehr aushalten, dann soll sie es einhalten. Wieder nicht. Und nebenan war die große Klärgrube. Und hinter der Klärgrube war der große Hundezwinge mit den dressierten Hunden. Die waren ja auf uns dressiert, haben uns ja zerfleischt. Beim dritten Mal musste sie hin zur Aufseherin nehmen, werde ich mein Leben lang auch nicht vergessen. Da musste sich der Häftling auf die Kante von der Klärgrube stellen. Und die Aufseherin gibt ihren Schubs und sie fällt in diesen ganzen Kot rein. Aufseherin Lehmann nimmt den Stiefel auf die Schulter und drückte diese Frau so lange runter, bis sie abgesoffen war in diesem Kot. Ich wusste aber, dass sie aufzählte und niemand sich eine Mutter von zwei Kindern schimpfte. Das war für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich konnte sowas nicht begreifen. Der Verwaltungs- und Bewachungsaufbau von Ravensbrück entspricht dem anderer Konzentrationslager. Für die Kommandantur und die äußere Bewachung des Lagers wird männliches SS-Personal eingesetzt. Im inneren Lagerdienst arbeiten zum größten Teil Frauen. Das Lager in Brandenburg ist das zentrale Ausbildungslager für neu angeworbene und eingestellte SS-Aufseherinnen. Ich hatte aber trotzdem noch mal das Glück, im Ladekommando weiter beizubleiben. Da kamen die Winterhilfssachen, die Spenden vom Volk, wurden bis nach Ravensbrück gebracht, bis Fürstenberg zum Bahnhof. Und wir bestanden aus 9 Häftlingen mit einer Aufseherin namens Hannchen Feigl. Und neben unserem Eisenbahnwaggon, der auf dem Abstellgleis stand noch einer. Und der war mit Kartoffeln beladen. Ich war nur die Größere und ich konnte mit Hannchen Feigl sehr gut mit der Aufseherin. Ich sag, Frau Aufseherin, wie ist das? Hier liegt so viel Schorf auf dem Bahnhof rum. Können wir uns nicht ein paar Kartoffeln backen? Ich habe sie breitgeschlagen. Sie hat gesagt, hoffentlich fallen wir nicht auf. Der Bahnhof lag ja weit zurück. Och, sag ich, wir fallen nicht auf. Na, ich habe vorher gemacht. Kartoffeln zusammengesucht. Wir haben diese Kartoffeln mit Kohle gegessen. Keine Ahnung, dass der Bahnhofsvorstand uns durchs Fernglas beobachtet hat. Jedenfalls hat uns der Bahnhofsvorstand beobachtet und das gleich ins Lager gemeldet. Dann kam eine Eskorte mit 6 SS-Männern und Motorrädern, sofort rauf aufs Auto und zurück ins Lager. Wir mussten uns gleich vorne bei der Abnahme in einer Reihe anstellen. Zu der Aufseherin Langefeld rein. Da war der Kommandant Kögel, Aufseherin Langefeld und Aufseherin Zimmer. Und da sagt der Kommandant Kögel zu mir. Na, du weißt ja, warum du hier bist. Ich sag, nö, weiß ich nicht. Du hast gestohlen. Ich sag, wieso gestohlen? Ich sag, wenn sie Kartoffeln und meinen, sag ich, die habe ich aufgesammelt. Ja, sagt er, eins sollst du wissen. Wer sich an Wehrmachtsgut vergreift, vergreift sich ans deutsche Heer und wird mit dem Tode bestraft. Und da habe ich noch im Stillen gedacht, ich sammle uns ein paar Kartoffeln und die haben wir uns da gebacken und so weiter. Sogar die Aufseherin hat von diesen Kartoffeln gegessen. Wollen sie dich noch erschießen? Margarete W. steht mit den anderen Frauen vor der Lagermauer. Starr vor Angst wartet sie. In ihrem Kopf gibt es keine Gedanken mehr. Ihre Augen erfassen nur noch jene Stelle, von der die SS-Männer mit den Gewehren kommen müssen. Erschießen, hat der Kommandant befohlen. Nach 15 Minuten lässt Kögel die Frauen plötzlich abtreten. Er begnadigt sie zu einem Jahr Strafblock. Ja, jeder kam in die Zelle, nun ging's los. Rein in so ein Loch, da stand der Schlachtbock. Da musste man rauf, das war ein Holztisch, musste man sich so rauflegen. Klamotten runter, dahinter frei. Und dann wurde von uns verlangt, wir mussten mit dem Ochsenzähmer wurden wir geschlagen. Die eine stand hier, die andere stand da. Und wenn die jetzt geschlagen hatte und zurückgezogen hatte, schlug die. Und dann sprang das Fleisch natürlich auf und Blut floss. Wie warmes Wasser hinterm runter. Und von uns wurde verlangt, wir mussten mitzählen bis 30, denn wir kriegten 30 Stockhiebe. Als ich meine 30 Stockhiebe weg hatte. Ich hatte mein Taschentuch kurz und klein zerbissen, um den Kameraden nicht schon fühlen zu lassen, weil es so weh tat. Da sagt Kommandant Kögel zu mir, so, sagt der Kommunistensache, wenn du jetzt nochmal stehen willst, kannst du nochmal stehen. Die Lage an der Ostfront spitzt sich zu. Alle Reserven müssen für die Kriegsführung mobilisiert werden. Dazu gehört auch die Arbeit der Häftlinge in den Konzentrationslagern. Um sie zu motivieren, schlägt Heinrich Himmler, Reichsführer SS, ein Prämiensystem vor. Ich stelle mir vor, dass die erste Stufe die Zuteilung von Zigaretten und ähnlichen Zulagen ist. Die zweite Stufe, für den angelernten Arbeiter muss ein kleiner Lohn sein von Minimum 10 bis 20 Reichspfennigen am Tag. Er darf nur als Akkordlohn ausgezahlt werden, sodass der Mann bei guter Leistung und gutem Akkord auch bis zu 30 und 40 Reichspfennigen am Tag verdient. Die dritte Stufe muss in jedem Lager die Möglichkeit sein, dass der Mann ein- oder zweimal in der Woche das Lagerbordell besucht. Dieser ganze letzte Komplex ist nicht übertrieben schön, aber er ist natürlich. Und wenn ich diese Natürlichkeit als Antriebsmittel für höhere Leistungen habe, so finde ich, dass wir verpflichtet sind, diesen Ansporn auszunutzen. Eines Tages heißt es im Strafblock, Nummer sowieso, Nummer sowieso, Nummer sowieso, nicht raus zum Arbeitsappell, drinbleiben. 18 Frauen, vom A-Flügel welche, vom B-Flügel welche. Wir mussten ins Revier. Da kamen alles fremde SS-Leute, bis auf Kommandant Kögel, Aufseherin Langefeld und Schiedlauski, unser Lagerarzt. Die suchten nun und guckten, ja, die und die und die und die. Wir mussten uns alle ausziehen. Und ich habe vorher noch Blut spenden müssen für die Front. Und dadurch bin ich sehr eingefallen, konnte meine Hände hinter den Rippen verstecken. Nun stand ich ja nackt da mit den anderen zusammen. Und dann kam diese SS-Horde wieder da rein. Und dann haben sie uns da so bemustert. Und da hörte ich, wie Schiedlowski, der Lagerarzt, sagte, was, das Gerippe wollen sie auch haben. Da war ich nämlich mit gemeint. Deswegen erzähle ich das. Da sagte Kommandant Koch, Buchenwald, die füttern wir uns schon wieder raus. Die kriegt wieder was auf die Knochen. Die ist an und für sich gut gebaut. Nach einer Vorschrift Himmlers sind nur vorbelastete Frauen für den Bordelleinsatz abzustellen. Die SS soll sich niemals den Vorwurf machen müssen, einen für das deutsche Volk noch zu rettenden Menschen verdorben zu haben. Die Auswahlbedingungen sind volljährig, gesund und einigermaßen hübsch. Als Belohnung wird besseres Essen, ein kleiner Verdienst und vor allem die Entlassung aus dem KZ nach 3 bis 6 Monaten versprochen. Häftlinge, die für die Bordelle in Frage kommen, werden auf Geschlechtskrankheiten untersucht, erhalten Verpflegung aus der SS-Küche und Höhensonne. Zuerst wird für SS-Bordelle ausgesucht, danach für die Soldatenbordelle, erst dann für die Häftlingsbordelle. Außer in Buchenwald entstehen sie auch in Mauthausen, Gusen, Dachau, Auschwitz, Flossenbürg, Neuengamme, Sachsenhausen und Dora-Mittelbau. Margarete W. hat nie vorher als Prostituierte gearbeitet. Nun steht sie in einer Reihe mit anderen jungen Frauen, die wie sie als asozial abgestempelt sind. Neben Prostituierten sind es junge Mädchen, die sich in einen Fremdarbeiter verliebt haben, die allein in Bars gegangen sind, die öfter den Freund gewechselt haben. Hier im Konzentrationslager wird der NS-Staat selbst zum Zuhälter. Er zeigt sich nicht zimperlich, jene, die er angeblich bessern will, zur Prostitution zu zwingen. Und dann im Juni, da wird dem Krankenrevier gegenüber wird eine neue Baracke errichtet. Und ich stelle mich dann an bei den Pflegern, die stehen da und die schauen sich die Errichtungen an, diese Baracke. Und die unterhalten sich und die lachen und die machen Witze unter sich. Ich habe so gehört, ich war noch immer 18 Jahre. Die haben über das Puff gesprochen, aber ich wusste nicht, was ein Puff war. Ich wusste, ein Puff bei uns ist so etwas, auf dem man sich setzen kann. Das ist ein Puff bei uns. Naja, was heißt das, ein Puff? Und die haben gelacht. Aber damals wusste ich nicht einmal, was ein Bordell war. Nein, ein Hurekast, sagte man hier. Und dann eines Tages, da waren die Frauen da. Und das waren lustige Frauen, wirklich. Sie haben aus dem Fenster haben sie hinausgeschaut und die haben sich dann unterhalten mit den Vorarbeitern und Kapus, ja, abends nach Feierabend zum Puff gekommen. Aber das Ding war noch nicht offen. Und dann, die haben sich mit den Frauen, ja, komm mal zu mir und so. Und die haben, no, die sind da, die haben das stolziert, die Kapus, die Vorarbeiter. Der Schutzhaftlagerrapport Buchenwald vom 2. Juli 1943 vermerkt neben anderen Zu- und Abgangsmeldungen 18 Uhr, 11 weibliche Häftlinge vom Konzentrationslager Ravensbrück fürs Bordell überstellt. Später kommen noch 7 weitere Frauen dazu. Eine mitgelieferte Liste erfasst ihren Namen, das Geburtsdatum, das Krankenblatt, die Karteikarte und eine Geschlechtskarteikarte. Sie trägt die Unterschrift Hoven, SS-Unterscharführer. Ins Lager rein, da war extra ein Block, der war umzäunt mit einer großen Holzwand von 2,20 Meter rundherum. Da kamen wir rein. Dieser Block bestand aus einem Tagesraum, aus einem Dienstzimmer vom SS-Mann, aus einem Ärztezimmer und da hatten wir immer 2 Häftlinge. Dann kam ein Einzelzimmer, ein kleineres, war vielleicht so breit. Da war eine Couch, ein kleiner Tisch, ein Fenster, da war ein Waschbecken, da war die Tür. Und dann kam ein größerer Raum. Und zwischen diesen beiden Räumen war immer ein größerer Raum, der diente uns als Schlafraum nachts. Da waren immer, schliefen dann immer 2 Frauen. Die Aufseherinnen haben zu uns gesagt, wir wären jetzt in einem Häftlingsbordell. Wir hätten es gut. Wir würden auch gut zu essen und zu trinken kriegen. Wenn wir uns fügen würden, also ordentlich benehmen, dann würde uns nichts passieren. Wir haben da gesessen mit unserem Talent. Tja, was nun? Manche hat aufgeatmet, hat sich gesagt, lieber so, als jeden Tag Schläge, schwere Arbeit, nichts zu essen und dauernd mit den Hunden. Und wehren konnten wir uns ja doch nicht. Im Archiv der Gedenkstätte Buchenwald liegt ein Fotoalbum. Mit ihm wollte Lagerkommandant Hermann Pister damals sein Musterlager vorführen. Wer darin blättert, sieht aufgeräumte Baracken, gefegte Straßen, frisch bezogene Betten im Krankenrevier, geschlossene Öfen im Krematorium. Alles ist akribisch inventarisiert. Alles ist menschenleer. Die Bilder vom Sonderbau zeigen helle Wohnräume mit Gardinen vor den Fenstern und Familienfotos auf den Nachttischen. In den Arbeitszimmern eine breite Liege mit sorgfältig gefalteten Decken. Überall stehen Blumensträuße. So, als würde ein Müttergenesungswerk auf seine neuen Patientinnen warten. Da spielte sich Folgendes ab. Da gab es sogenannte Sonderhäftlinge. Und die schimpften sich aus dem Grund so, das waren Kommunisten, die hatten sich die ganzen Jahre gut geführt. So als Vorzugshäftling, sagt man, hatten mehr Vergünstigungen und kamen auch hier mal ran und da mal ran. Der eine war Lara Feuerwehr, der andere war im Sani, der andere war für den Kommandant Koch als Friseur. Und so waren diese alle eingeteilt und hatten eben Sonderposten. Und die hatten die Gelegenheit, die konnten diesen Sonderbau, nannte sich das, dieser Puff, den konnten sie betreten. Dafür mussten sie 2 Mark bezahlen. Und die konnten sich von diesen 18 Frauen, da ging es immer nach Nummer 1, 2, 3, 4 und so weiter, aussuchen. 1943 wird das kleine Lager errichtet. Es liegt nicht weit vom Sonderbau entfernt. In wenigen alten Pferdeställen sind hier bis zu 2000 Menschen zusammengepfercht. Es fehlt an Strohsäcken, Decken und an Essgeschirr. Eine einzige offene Latrine muss für alle reichen. Niemand der Gefangenen aus diesem Sterbe- und Siechenlager hat die Kraft, den Sonderbau aufzusuchen. Außerdem gelten für das Bordell strenge Regeln. Für Juden, Sinti, Roma und für russische Kriegsgefangene ist es verboten. Und dann sagte der Hans Busse, du Holländer, geh mal rüber. Es gibt keine faule Fresser hier. Mach da mal Putzarbeiten. Na, da habe ich Putzarbeiten gemacht im Puff. Und dann habe ich mein erstes sexuelles Abenteuer erlebt. Und ich kannte sie schon, diese junge Frau, sie hieß Frieda. Und die Frieda war nur 4, 5 Jahre älter als ich. Für mich als 18-Jährige waren eine 24, 25-Jährige, war eine erwachsene Frau. Und dann hat sie eines Tages hat sie gesagt, von, na, Holländer, legen wir uns mal eine Pause ein, rauchen wir eine Zigarette und so weiter. Und die anderen waren weg. Und sie hat eine Zigarette geraucht. Ich hatte noch nie eine Zigarette geraucht. Und sie hat einen Zug gemacht und sie hatte den Zug mir durchgegeben, also in einem Kuss. Und das war sehr erregend für mich. Und das habe ich als Peter auch nochmal in meinem späteren Leben ausprobiert. Und war sehr erregend. Und so war das dann mein erstes sexuelles Abenteuer. Albert van Dijk erfasst schnell die Häftlingshierarchie im KZ. Ganz oben steht der Lagerälteste. Dann kommen die wichtigsten Kapus und einzelne Blockälteste. Ihnen folgen Stubendienstler, Vorarbeiter, die Arbeiter der Werkstätten, Pfleger, Schreiber und Häftlinge in den begehrten Innenkommandos. In Buchenwald sind dies fast ausnahmslos deutsche politische Gefangene. Von der SS für solche Dienste ausgewählt, sorgen sie mit harter Hand für Ordnung im Lager. Ihre straffe Organisation, ihr Versuch, auch unter unmenschlichen Bedingungen Normen des menschlichen Zusammenlebens durchzusetzen und ihr geschicktes Taktieren mit der SS retten Tausenden das Leben. Zu jenen sogenannten Roten Kapus von Buchenwald gehört auch der Kommunist Ernst Busse, der seit 1937 im Lager sitzt und fürs Krankenrevier verantwortlich ist. Dass er Mitglied einer illegalen kommunistischen Lagerleitung ist, erfährt Albert van Dijk erst Jahre später. Für ihn gilt der Ältere, der sein Vater sein könnte, als Prominenter. Einer, der Privilegien hat und sie genießt. Ein eigenes Zimmer, maßgeschneiderte Anzüge und zeitweise sogar eine Frau aus dem Bordell, die bei ihm lebt. Der junge Albert hat nur noch einen Wunsch. Einmal möchte auch er richtig mit seiner Frieda zusammen sein. Sie hatte lange Haare gehabt. Sie sah gepflegt und versorgt aus. Ja. Und alles andere ging dann von selbst. Und bei mir gab es dann sofort die Aufregung. Ich habe mich mit ihr auf dem Bett gesetzt. Und da ging es auch alles schnell vorher. Aber da musste ich die Liebe noch kennenlernen. Aber dass ich seidene Strümpfe getragen hatte, das war so aufregend für mich. Und dann, ja, die Unterwäsche ist nicht mehr wie heute die Unterwäsche. Und trotzdem, für diese Zeit waren sie modisch gekleidet und aufregend für Männer gekleidet und haben Schuhe getragen mit Absätze, sodass die Beine sich schön gezeigt haben. Unsere Bekleidung war ein weißer Faltenrock, kleine Schlüpfer unter und ein bisschen Halter. Das war die Bekleidung von dem Puff. Wir mussten jetzt jeden Abend 4 Männer über uns rübersteigen lassen. Innerhalb von 2 Stunden. Das hieß, die konnten rein, mussten ins Ärztezimmer, sich eine Spritze abholen, konnten zu der Nummer, also zu dem Häftling, konnten ihre Sachen da verrichten. Rein, rauf, runter, raus, wieder zurück, kriegten sie nochmal eine Spritze. Der Häftling musste raus. Wir hatten ein Badezimmer mit so und so vielen WCs. Also an Sauberkeit hat es da nicht gefehlt. Und dann kam gleich der nächste wieder, am laufenden Band. Und die hatten nicht länger wie eine Viertelstunde. Oswald Pohl, Chef des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes. Für den Besuch haben die Häftlinge eine Gebühr von Reichsmark 2 zu entrichten. Die Entrichtung erfolgt durch Abgabe eines Prämienscheins in dieser Höhe, den der Häftling an seiner Arbeitsstätte für seine dort geleistete Mehrarbeit erhalten hat. Von diesem Betrag erhält die Insassin des Bordells 0,45 Reichsmark, der aufsichtsführende weibliche Häftling 0,05 Reichsmark, der Rest in Höhe von 1,50 Reichsmark ist vorläufig zu hinterlegen. Man konnte sich Geld schicken lassen von zu Hause. Und ich durfte einmal im Monat durfte ich einen Brief schreiben nach Hause. Musste auf Deutsch, aber ich konnte Deutsch, ich konnte so schreiben. Und dann wurde ein Konto geöffnet auf der Effektenkammer. Und so habe ich meine Mutter gebeten um 25 D-Mark. Denn ein Besuch an das Bordell kostete 2 Mark. Und von seinem Konto konnte man sich nichts anderes kaufen, als was in der Kantine war und damals schon nichts mehr als nationalsozialistische Zeitung oder eine Portion Steckrübensalat und alles andere stand noch drauf auf dem Verzeichnis. Alles andere war zu verkaufen gewesen, aber wegen die Kriegsverhältnisse war alles ausverkauft. Also mit dem Geld konnte man am besten zum Bordell gehen. Da war ein Tag wie der andere, Tag für Tag. Sonntag war Arbeitstag, wie sonst auch. Wir sind morgens aufgestanden um 7:30, haben uns gewaschen, angezogen, Kaffee getrunken. Was uns gefehlt hat, das haben die Häftlinge organisiert. Wir hatten besseres Essen. Das war ja eben, wie soll ich sagen, dieser Reiz. In Ravensbrück so und jetzt so. Wer hätte das nicht gemacht? Wir haben unser Tageszimmer aufgeräumt, Betten gemacht, gelüftet. Wir haben den Tag über gelesen, je nachdem, was einem zur Verfügung stand. Wir brauchten ja nicht arbeiten. Es gab Bücher, keine politischen Schriften natürlich. Dann gab es Mittag. Den Nachmittag konntest du auch wieder vertrödeln bis abends, wenn die Häftlinge Feierabend hatten. Dann mussten wir auf den Sprung stehen, vorne im Tagesraum. Das Bordell hat täglich geöffnet. Arbeitsfreie Tage gibt es nicht. Geschlossen bleibt es bei Wassermangel, Stromausfällen und wenn der Führer eine Rede hält. Und dann ging man hin zum Brockhelsten und da sagte man, ja, ich kannte den Brockhelsten. Ich möchte mal in den Sonderbau. 2 Mark, bar bezahlen. Und dann jeden Tag nach dem Morgenabbau ging der Blockälteste zur Schreibstube. Es gibt so viele Kranke, es gibt so viele Verstorbene, soll stärker und ist stärker und so weiter. Und dann abends oder am nächsten Abend oder vielleicht am dritten Abend, da stand man da abends auf dem Abendappell zwischen Appellschluss und wo die Appells abgenommen wurden. Da wurde dein Name wurde aufgerufen vom 7646. Jawohl. Ich weiß Bescheid. Jawohl. Zum Bad und sauberen Handtuch mitbringen. Na, das war ja was. Alles für 2 Mark. Da ging man zum Bad, bekam man saubere Unterkleidung und wenn der Häftlingsanzug nicht mehr sauber, neuen Häftlingsanzug, neue Schuhe, das heißt Holzschuhe oder was dann auch. Na, und dann hatte man noch ein Mädchen. Für alles für 2 Mark. Die Männer im Lager wissen, was sie vom Sonderbau zu halten haben. Gardinen, Blumen, die schön gekleideten Frauen inmitten der Gewalt und des Sterbens. Die haben ein richtiges Bett, die leiden keinen Hunger. Die müssen nicht bei Wind und Kälte auf dem Appellplatz stramm stehen. Und die müssen nicht arbeiten. Die paar Stunden am Abend, was ist das schon? Die sind doch gar nicht wirklich inhaftiert. Die haben doch ein Leben wie im Paradies. Meine Rettung war, ich hatte 2 politische Häftlinge. Arthur, der war Pfleger im Euthanasieblock, wo sämtliche Versuche gemacht wurden am Menschen, der kam zu mir. Und Heinz, der war aus Eckernförde, der war bei der Lagerfeuerwehr. Der hatte seinen eigenen Hund. Und durch diese beiden habe ich viele Vergünstigungen bekommen. Die haben anderen Häftlingen Geld gegeben und haben die vorgeschoben, damit ich die Zahl voll kriegte. Jeder Häftling musste ja jeden Abend die Zahl voll haben. Da wurde Buch drüber geführt. Jedenfalls diese beiden, die haben dafür gesorgt. Die haben denen das Geld gegeben, haben gesagt, hier, die 13 gehört uns. Die haben natürlich ihr Recht verlangt. Und dem konnte ich mich nicht widersetzen. Wir durften aber auch noch eine Viertelstunde bleiben. Die Frauen im Sonderbau sind isoliert und vollständig von der Gunst ihrer Bewacher abhängig. Ihr Tag ist einförmig und besteht aus Ungewissheit und Warten. Gespräche miteinander führen sie kaum. Die Atmosphäre ist gespannt. Jede beargwöhnt die andere. Jede hat Angst vor der anderen. Adelheid hatte einen regelmäßigen Freier. Der war auch Funktionshäftling. Ein politischer. Der hat gesehen, dass wir von unseren Häftlingen, von unseren Lieblingen, mal Fleisch gekriegt haben, mal Wurst. Adelheid war link. Sie hat uns beim Wachmann verpfiffen. Verpfeifen und verpetzen war das Gemeinste, was man unter Leidensgenossen machen konnte. Wir haben einen Fliegenfänger genommen, ihn auseinandergezogen. Und am nackten Körper von hinten unten nach vorne zum Geschlechtsteil gezogen. Und der klebt ja wahnsinnig. Mhm. Nicht so mit, ja. Das war die Strafe. Im Lagerarchiv von Buchenwald gibt es noch die Abrechnung jedes einzelnen Tages. vermerkt ist, wie viele Männer jede Frau bedienen musste und die Höhe der Einnahmen. Immer wieder steht auch ein Krank hinter einzelnen Namen oder Arrest. Arrest, das bedeutet Bunker. Es ist der schrecklichste Ort des Lagers überhaupt. Ein Ort, in dem abgespritzt, erschlagen, gehängt wird. Ein Kerker für Männer mit sadistischen männlichen Bewachern. Margarete W. ist dreimal im Strafblock von Buchenwald. Beim dritten Mal wird sie für einen Selbstmordversuch bestraft. Sie hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Einer der beiden Vorzugshäftlinge hatte von seiner Mutter ein Weihnachtspaket bekommen. Und von diesem Paket gab er mir ein paar braune Lebkuchen und weiße Pfeffernüsse. Er ließ mich auch den Brief lesen, den seine Mutter ihm geschrieben hatte, und meinte, ich würde ja sicher auch ein Paket kriegen. Ich habe gesagt, nein, ich bekomme keins. Er hat dann ehrlich mit mir geteilt. Als er weg war, habe ich einen moralischen gekriegt. Alles brach über mir zusammen. Ich habe mir die Pulsadern geöffnet. Der Wachmann hat gleich im Revier angerufen. Der Sani kam und noch ein Häftling. Sie holten mich rüber, haben es gleich verbunden, das Blut zum Stillstand gebracht. Es war nicht so schlimm. Ich habe es nicht ausführen können. Von da aus kriegte ich 14 Tage Bunker, weil ich es gemacht hatte. Der Publizist und Politikwissenschaftler Eugen Kogon, selbst ehemaliger Buchenwald-Häftling, schreibt in seinem Buch Der SS-Staat über den Sonderbau: Von Seiten der SS war der Zweck der Übung, die politischen Häftlinge, die den Vortritt bekamen, zu korrumpieren, zu bespitzeln und sie von der Politik abzulenken. Und da bin ich wenigstens, habe ich Frieda 12 Mal besucht und blieb mir dann noch eine Mark blieb mir übrig. Und dann gehe ich wieder zur Kantine, kaufe mir wieder eine Portion Salat und habe wieder Diarrhee, Scheißerei und lande wieder ins Krankenrevier. Und da war es alle. Naja, das war dann die Geschichte mit dem Bordell. Eugen Kogon weiter. Im Lager Buchenwald war die interne Weisung durchgegeben worden, die Einrichtung nicht zu benutzen. Nicht nur aus dem eben angeführten Grunde, sondern auch aus sozialen Erwägungen. Es musste als Schande angesehen werden, dass die Frauen und Mütter der Häftlinge oft mühsam erspartes Geld ihren Männern und Söhnen in das Konzentrationslager sandten und diese davon die 2 Mark Eintrittsgeld bezahlten. Naja, und ich stehe am 2. Januar am Appellplatz, ein Jahr später, als ich eingeliefert wurde, und wieder meine Nummer. Und ich wusste, dass ich dabei war, denn ich habe es immer sehr gefürchtet, diesen Aufruf, denn das hieß Dora. Und dann hat er gesagt, nicht, Sie wissen Bescheid, sauren Handtuch mitbringen, nein, morgen früh antreten zum Tor. Und da war es mir, als ob ich am Rande eines Abgrundes stand. Und das war es erstmal. Ich habe nicht mehr gesehen. Naja, Buchenwald, das war ein Todesurteil. Aber Dora, das war die Vollstreckung. 12 Mal hat Albert seine Frieda besucht. Noch öfter hat er seinen Namen verborgt, damit andere Häftlinge unerkannt ins Bordell gehen können. Doch viele halten sich an die interne Weisung der Politischen. Der Besuch im Sonderbau ist gefährlich, unmoralisch und parteischädigend. Um Auseinandersetzungen zu vermeiden, besorgen sich einige falsche Namen. Andere betonen, dass sie nur rein dienstlich oder gar aus Zwang das Bordell betreten. Im Dezember 1943 wird Albert van Dijks Name auf die Transportliste nach Dora gesetzt. Heute ist er sich sicher, dass seine Bordellbesuche und das unüberlegte Verborgen seines Namens der Grund sind, weshalb er in das gefürchtete Außenlager verlegt wird. Denn die Listen für Dora werden von den Prominenten zusammengestellt. Sie können Namen einsetzen und Namen streichen. Sie entscheiden mit, wer bleiben darf und wer beiseite geschafft wird. Dann gehen wir rein. Es ist dunkel, es ist feucht, es stinkt. Es hängt ein loser Draht an der Decke und auf 100 Meter sind Glühbirnen. Und dann auf einmal kommen wir vorbei an einer Grotte. Eine Plane hängt vor dieser Grotte, dieser andere Grotte gegenüber, also an der linken Seite. Und Fritz Lacour öffnet die Plane, wir gehen rein und dann, es stinkt da so fürchterlich wie Eingeweihe, Därme, die sich verwesen. So stinkt es. Aber kalt war es nicht. Es war feucht und ich schaue links von mir, ich schaue rechts von mir und sehe ich große Kästen, 4 Stöcke und ich schaue hinein und da liegen Menschen drin. Und nebeneinander, es passt keine Nadel mehr drin. Es liegen Menschen auf der Erde, es ist alles dreckig, es liegt also Fäkalien, Chlor. Und ich habe dann so den Eindruck, ich habe nie wieder vergessen, es sind wie Kaninchenställe. So viele sind drin. Und dann lange Kästen und wie die ausgesehen haben, sie, wie man sich die Hölle vorstellt. Hinter Alberts Namen auf der Transportliste nach Dora steht Schreiber. Etwas, was Albert nie gewesen ist. Aber diese Funktion schützt ihn vor den mörderischen Arbeitskommandos und hilft ihm, im Stollen durchzuhalten. Der 19-Jährige soll zwar weg aus Buchenwald, weg aus dem Umfeld des Bordells, aber es soll nicht sein Todesurteil sein. Und ich wurde dann Kommandoschreiber. Ich bekam dann eine Liste mit fehlenden Nummern. Und wir suchten also die Kaninchenstelle, die Bettgestelle suchten wir ab. Und die Toten, die habe ich dann registriert, entweder tot oder verstorben. Und dann habe ich am Ende habe ich dann die Todeslisten zusammengesetzt und dann habe ich dann den Hauptschreiben übergeben. Aber ich blieb dann schön. Man gewöhnt sich an allem. Ich blieb dann im Schlafstollen drin. Ich habe den ganzen Tag an die Listen gearbeitet und so habe ich dann 4 oder 5 Monate fast, bis Mai, diese Arbeit gemacht. Buchhalter des Todes wurde ich. Man wird abgestumpft, das Leben zählt einfach nicht mehr, denn sie hat einen als Mensch alles kaputt gemacht. Man wird gleichgültig, wie soll ich sagen, man hat eine Empfindung, erschüttert einmal nichts mehr. Reizlos bis zum Gehtnichtmehr. Die hätten auch mit einem machen können, alles, was sie wollten. Wir wussten, wir waren ihnen ausgeliefert. Man konnte ihm nicht widersetzen, also was soll's. Wir haben uns nur gesagt, je eher, je besser. So weit waren wir. Nicht nur ihr allein. Der erste Beleg über das Buchenwalder Bordell führt 16 weibliche Häftlinge auf. Mit den Jahren ändert sich ihre Zahl. Bei der Befreiung am 11. April 1945 sind noch 9 Namen registriert. 6 Frauen haben von Anfang bis Ende im Sonderbau gearbeitet. Im Archiv von Buchenwald findet sich auch ein Vermerk vom 12. Dezember 1944. Margarete W., Häftlingsnummer 30018, wird zur Gestapo nach Wittenburg-Mecklenburg überstellt. Für 2 Tage Verpflegung erhalten. Über ihren weiteren Verbleib ist aus den Akten nichts mehr zu erfahren. Fest steht, dass alle, die das Lager verlassen können, unter ständiger Aufsicht stehen und Angst haben müssen, erneut abgeholt zu werden. Ich hatte die Gelegenheit, von Buchenwald einen Brief unzensiert nach außen zu schreiben, um meinem Vater, um ihn wissen zu lassen, wenn ich mal kaputt gehen würde, was überhaupt ein KZ bedeutet, wo er sich Wehe gegeben hat. Und er hat den Brief genommen, ist zum Reichsstatthalter Hildebrand. Und hat ihm den Brief gegeben. Und danach hat der Reichsstatthalter Hildebrand zu ihm gesagt, wissen Sie, was Sie mir da gegeben haben? Ja, den Brief von der Großen. Ja, sagt er, das zweite Todesurteil. Denn wenn ich jetzt wollte, könnte ich Sie gleich wieder zurückbringen. Ich habe den Brief nie gesehen, sagt er, stecken Sie ihn weg. Ich wollte den Brief. Ich habe die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Da war ein Schubfach, wo die Socken drin waren. Und da war der Brief drin. Nun hatte ich den Brief und habe wieder einen Fehler gemacht. Und zeig meiner Mutter mit glücksklopfenden Herzen den Brief und hat das Feuerzeug drunter. Nur kurze Zeit später hätte der Brief, der das Todesurteil bedeutet, als Margaretes Entlastung dienen können. Am 11. April 1945 besetzen bewaffnete Häftlinge die Wachtürme in Buchenwald. Die meisten SS-Leute sind vor den herannahenden amerikanischen Truppen geflohen. Bereits einen Tag später, am 12. April um 11.30 Uhr, findet die erste legale Sitzung des Parteiaktivs der KPD in Buchenwald statt. Eine Kontrollkommission wird gewählt. Sie beschließt eine Überprüfung aller im Lager befindlichen Genossen. Für die Beurteilung werden Kriterien festgelegt, die von der politischen Vergangenheit bis zur persönlichen Gesamthaltung reichen. Bei führenden Parteifunktionären wird im schärferen Maß Kritik geübt als bei einfachen Parteiarbeitern. Am 27. April 1945 erstattet die Kommission ihren Bericht. Von 796 überprüften Genossen werden 59 aus den Listen der Partei gestrichen. 15 erhalten eine Rüge. Bei 9 KPD-Mitgliedern steht als Begründung Besuch des Sonderbaus. Ihr Urteil über die Frauen im Sonderbau haben viele der einstigen Häftlinge schnell gefällt. Es ist böse und hämisch, voller Vorurteile und ohne jedes Verständnis. Vor allem eines können und wollen sie nicht verstehen, dass die Prostitution in den KZ-Bordellen Zwangsarbeit war. So schreibt Eugen Kogon in seinem Buch Der SS-Staat: Die mitgebrachten Krankenblätter wiesen immerhin überstandene Krankheiten in einer Art aus, die nicht gerade einen übermäßig seriösen Lebenswandel ihrer Vor-Konzentrationslagerzeit dokumentierte. Bis auf wenige Ausnahmen haben sie sich in ihr Schicksal ziemlich hemmungslos gefügt. Der ehemalige französische Häftling Jorge Semprün geht sogar weiter. Er veröffentlicht die vollständigen Namen der im Buchenwalder Häftlingsbordell arbeitenden Frauen. Als Nutten sollen sie vor aller Welt am Pranger stehen. Wenn ich Gesprächspartner hatte, wo ich wusste, wessen Geisteskind sie waren, also je nachdem, wie es angebracht war, habe ich die Zeit im KZ-Bordell erwähnt. Wenn es nicht angebracht war, habe ich es nicht erwähnt. Wir wohnten schon auf Wieringen und da habe ich es sicher zu einem gewissen Ansehen bin ich gekommen. Aber ich habe es nicht gewagt zu erzählen über meine Vergangenheit. Dann 1969, da begegne ich einem jüdischen Mann, der in Auschwitz war und sagte zu mir, hast du dich noch nicht beworben, um anerkannt zu werden als Widerständler, denn es ist aus Invalidität eine sehr gute Rente daran verbunden. Ich wusste es, aber ich wagte es nicht. Nein, ich werde es nicht tun, denn ich war ja ein Arbeitsscheuer im Buchenwald. Ich war nicht ein Politischer. Ich habe so eine Vergangenheit gehabt. Ich wagte es nicht. Und nach alledem, was ich erfahren habe, also alles die negativen Aussagen, nein, ich wollte nicht mehr dazu äußern. Da hat er gesagt, hier hast du ein Formular. Versuch's doch mal. Die ganze Behördenlauferei. Überall bin ich gefragt worden, bist du Jüdin? Ich musste das immer verneinen, es war ja nicht so. Ja, denn können wir deine Sache nicht bearbeiten. Da musst du Jüdin sein. Und dann bin ich von einer Instanz zur anderen. Keiner hat mir geholfen. Keiner hat mir geholfen. Mein Mann hat immer gesagt, lass das, du gehst kaputt, du gehst kaputt. Bin in der ganzen Geografie rumgefahren, zwecks Zeugnisse, zwecks Unterlagen. Dieses anerkannt zu werden und warum und weshalb hat die ganzen Jahre gedauert. Dann habe ich meinen Anwalt gesucht, der hat meine ganze Akte, habe denen das hingegeben, habe gesagt so und so, denn ich wollte die Wiedergutmachung jetzt haben. Ich wusste ja jetzt, man hatte mir gesagt, wegen Angriff des Naziregimes und wegen Sympathisieren mit Juden, mit Halbjuden. Das soll diese beiden Argumente gewesen sein, die mir da die 5 Jahre eingebracht haben. Margarete W. stellt in der Bundesrepublik einen Antrag auf Anerkennung als politisch Verfolgte nach dem Bundesentschädigungsgesetz. Der Antrag wird abgelehnt. Begründung: Sie sei aufgrund asozialen Verhaltens verhaftet worden und habe somit keinen Entschädigungsanspruch. Sie klagt. Jahrelange demütigende Prozesse folgen. Schließlich erhält sie eine einmalige Entschädigung. Erst ab 1988 wird ihr über den Landeshärtefonds für NS-Verfolgte eine laufende finanzielle Unterstützung zuerkannt, die ihr jedoch nach einer Rentenerhöhung wieder gestrichen wird. Margarete W. legt erneut Widerspruch ein. Die endgültige Ablehnung kommt am 7. Oktober 1990. Einen Tag zuvor ist die 72-Jährige an einem Schlaganfall gestorben. Aus Angst vor Diskriminierung hat sie lange geschwiegen. Erst schwer krank fasste sie den Mut, über ihre Lagerzeit zu erzählen. Die meisten der anderen Frauen redeten nie. Und die wenigsten haben je einen Antrag auf Entschädigung gestellt. Albert van Dijk kann sich an Margarete W. nicht erinnern. Für ihn ist sie eine der 18 Frauen aus dem Sonderbau. Er hat sie bestaunt und vielleicht auch ein wenig beneidet. Wirklich gesehen aber hat er nur eine einzige, seine Frieda. Die Begegnung mit ihr hat er nicht vergessen. Und er verleugnet sie auch nicht. Auf der Liste des Buchenwalder Bordells steht unter der Nummer 6 Elfriede G., geboren im Dezember 1919. Niemand weiß, was aus ihr geworden ist. Albert van Dijk lebt heute wieder in seiner Heimatstadt Kampen. Dass seine Sonderpension schließlich doch noch genehmigt wurde, ist ein Stück Anerkennung für ihn und seine Geschichte. Wirklich losgelassen aber hat ihn das Lager nie. Noch heute verfolgt ihn immer wieder ein Traum. Und da stehe ich im Dunkel hinter einer dicken Glasscheibe, 10 cm, in der Dunkelheit. Und ich stehe mit dem Rücken an der Wand, irgendwo in der Finsternis. Und dann auf einmal kommt ein Bärchen, kommt vorbeigetanzt und ich kenne das Bärchen. Das waren Leute, so alt wie ich war. Und das Bärchen hatte ein maskenhaftes Gesicht und tanzte an mir vorbei. Aus dem alltäglichen Leben von heute. Und ich versuche, seine Aufmerksamkeit, ich wollte sagen, pass auf, wenn er so weitermacht, tanzt ihr ins Feuer. So, und gleich hinter ihm kommt noch ein Pärchen vorbei, und ich habe vergeblich versucht, die Aufmerksamkeit auf mich zu bringen, auf sie zu bringen, und sie haben mich nicht gesehen, und sie sind alle ins Feuer getanzt. Das Gespräch mit Margarete W. führten Christa Paul und Reinhild Kassing. Es entstand im August 1990, 2 Monate vor dem Tod der alten Frau. Wir danken beiden, dass sie uns Tondokumente und ihre Aufzeichnungen zur Verfügung stellten. Alles für 2 Mark. Das Häftlingsbordell von Buchenwald. Feature von Rosemarie Mieder und Gieslinde Schwarz. Redaktion Katrin Kiel. Es sprachen Tatja Seibt und Hille Darius. Schnitt Holger Klimchen. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Sabine Ranzinger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2002. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.